Erster fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir etwa Empfehlungsbriefe für euch, wie es bei anderen Leuten üblich ist? Zweiter, ihr selbst seid unser Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde und den alle Menschen kennen und lesen können. Dritter, es ist deutlich zu sehen, dass ihr ein Brief von Christus seid, den wir geschrieben haben, allerdings nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes auf eure Herzen. Vierter, wir haben dieses große Vertrauen zu Gott nur deshalb, weil wir durch Christus fest mit ihm verbunden sind. Fünfter, das bedeutet nicht, dass wir aus eigener Kraft fähig sind, uns solche Dinge auszudenken, sondern unsere ganze Fähigkeit kommt allein von Gott. Sechster, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, der nicht aus Buchstaben besteht, sondern aus dem lebendigen Geist. Siebter, wenn schon der Dienst, der zum Tod führte und in Stein gemeißelt war, so viel Herrlichkeit besaß, dass die Israeliten Moses wegen seines strahlenden Gesichts nicht ansehen konnten, obwohl dieser Glanz bald verging. Achter, wenn der alte Dienst so beeindruckend war, dann wird der Dienst des Geistes sicher eine noch viel größere Herrlichkeit besitzen. Neunter, wenn schon der Dienst, der die Menschen verurteilte, herrlich war, dann muss der Dienst, der die Menschen gerecht macht, noch viel herrlicher sein. Zehnter, tatsächlich verblasst die frühere Herrlichkeit völlig, weil die neue Herrlichkeit so viel überwältigender ist. Elfter, wenn das, was nur vorübergehend war, schon glänzte, dann wird das, was für immer bleibt, noch viel mehr in Herrlichkeit strahlen. Zwölfter, weil wir nun eine so feste Hoffnung haben, können wir mit großem Mut und Offenheit vor den Menschen auftreten. Dreizehnter, wir machen es nicht wie Moses, der sein Gesicht mit einem Tuch verdeckte, damit die Israeliten das Ende des vergehenden Glanzes nicht sehen konnten. Vierzehnter, aber ihr Denken wurde hart, denn bis heute liegt dasselbe Tuch über ihrem Verständnis, wenn sie die alten Schriften lesen, weil es nur durch Christus entfernt wird. Fünfzehnter, ja, bis zum heutigen Tag liegt eine Decke über ihren Herzen, wann immer die Gesetze von Moses vorgelesen werden. Sechzehnter, sobald sich jedoch jemand dem Herrn zuwendet, wird diese Decke weggenommen, so dass er die Wahrheit klar erkennen kann. 17. Der Herr ist nämlich der Geist, und überall dort, wo der Geist des Herrn wirkt, herrscht wahre Freiheit. 18. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel, so dass wir in sein Ebenbild verwandelt werden und immer mehr von seiner Herrlichkeit widerspiegeln.